Ebenso werden auf diesem Gelände alle Anwohner, die unter den Bestrahlungen zu leiden haben, von ihren Beschwerden befreit. Zu den vielen, die felsenfest davon überzeugt sind, dass die Pohlsche Entstrahlungsanlage ihre Befreiung von jahrelangen Beschwerden und Leiden verbirgt, zählt unter anderem ein Wachtmeister, der auf der anderen Seite des Dachauer Berges wohnt, einen Kilometer von der Entstrahlungsanlage entfernt. Er hatte keine Ahnung davon, dass sein Haus zu jenen Anwesen gehört, die eines Tages in den Entstrahlungsbereich einbezogen waren. Bis dahin hatte er unter einem furchtbaren Rheumatismus zu leiden, der ihm so oft zusetzte, dass er seinen rechten Arm kaum mehr zum Grüßen erheben konnte. Als er eines Tages sein Leiden mit einem Male angebracht hatte, wurde er von Nachbarn auf die Ursache aufmerksam gemacht. Begegnet er jetzt Herrn von Pohl, so grüßt niemand so schwungvoll wie der glückliche Wachtmeister. Und aus dem benachbarten Indersdorf lässt sich ein ähnlicher Fall melden. Ein junger Mann, der schon seit 7 Jahren seinen linken Arm unter der Wirkung einer schweren rheumatischen Erkrankung nicht mehr gebrauchen konnte, ging Herrn von Pohl um Hilfe an. Es konnte festgestellt werden, dass das Bett des Patienten teilweise über einer heftigen Ausstrahlung stand, und zwar wurde es links oben bestrahlt. Das Bett wurde umgestellt und die letzten Reste des jahrelangen Leidens waren nach 10 Wochen verschwunden. Schließlich soll hier noch eine der vielen Zuschriften Platz finden, die Herr von Pohl aus Dachau selbst über die Wirkungen der Entstrahlungsanlage zugingen. Sie datiert vom 6. Mai dieses Jahres und lautet: Aus verschiedenen Zeitungsartikeln habe ich entnommen, dass Gesundheit und Krankheit, guter und schlechter Schlaf davon abhängig sein soll, ob man über Ausstrahlungen oder frei davon wohnt. Vor einigen Wochen hörte ich nun, dass durch eine von Ihnen gemachte und zurzeit erprobte Erfindung dagegen Abhilfe geschaffen werden kann und dass auch meine als schwer bestrahlt geltende Wohnung den Vorteil der Entstrahlung mitgenießt, obwohl sie etwa 600 Meter von Ihrem Hause entfernt liegt. Vielleicht darf ich Ihnen dazu meine folgenden Beobachtungen mitteilen. Ich wohne seit meiner Verheiratung und auch schon Jahre vorher in diesem Hause mit Unterbrechung von etwa 1 Jahr. Meine 5 Kinder, die alle in dieser Wohnung geboren sind, hatten sämtliche an Mittelohrentzündung schwer zu leiden und neigten leicht zu fieberhaften Erkrankungen. Besonders mein 2. Junge, ein auffallend nervöses Kind mit 11 Jahren, hat bei lebhaftem Spielen, längerem Lesen sofortige heftige Fieberanfälle. Auch mein älteres Mädchen, 10 Jahre, ist übernervös. Ich selbst wache jeden Morgen mit starken Kopfschmerzen auf. Außerdem habe ich mir in dieser Wohnung einen schweren Gelenkrheumatismus und Ischias zugezogen. Seit etwa Mitte April erfreue ich mich nun mit meinen Kindern nicht nur eines ausgezeichneten Schlafes, sondern die mir stets gewohnten schweren Kopfschmerzen beim Aufwachen morgens sind vollkommen fort. Die Kinder sind munter, morgens kaum mehr aus dem Bett zu bringen und sehen seit etwa 14 Tagen außerordentlich wohl aus. Besonders ist mir dies bei meinem 2. Jungen aufgefallen, der jetzt sehr gut aussieht und trotz lebhaften Spielens keine Fieberanfälle mehr hat, und an meinem 10-jährigen Mädchen, das jetzt auch glänzend gedeiht. Auch Rheuma- und Ischias-Schmerzen haben sich bisher nicht wieder gezeigt. Allerdings ist es mir zwischendurch aufgefallen, dass sich die Kopfschmerzen morgens wieder in stärkerem Maße wie früher eingestellt haben. Wie ich dann hörte, soll gerade an diesen Tagen ihr Entstrahlungsapparat abgestellt gewesen sein. Ich denke, dass diese Mitteilung vielleicht von Interesse für Sie ist. Ergebenst gezeichnet Frau Clara Busch. 11. Schlussfolgerung. Unser Bericht möge mit all den Vorbehalten aufgenommen werden, die wir allzu oft jenen Meldungen gegenüber vermissen, die von der endgültigen Entdeckung des Krebserregers berichten oder von dem endlich entdeckten Heilmittel, das dann fast immer in USA fabriziert wird. Bis jetzt leider nur die Meldung, noch nie das Mittel. So zwingend auch die Beweiskraft zu sein scheint, die den hier angeführten Beispielen eigen ist, das Rigorosum werden sie erst zu bestehen haben. Dass man sich bei allem Parteigängertum für die Zuverlässigkeit der Wünschelrute auch sehr kritisch mit ihnen auseinandersetzen kann, zeigt das im Verlag R. Oldenburg zu München erschienene Handbuch der Wünschelrute, das in seinem historischen Teil den Grafen von Klinkowström, in seinem praktischen den Freiherrn von Molzahn zu verfassern hat. Wer sich mit den Wundern der Wünschelrute vertraut machen will, dem sei dieses Standardwerk, auf das wir noch zurückkommen werden, wärmstens empfohlen. Auch nehmen wir keineswegs an, dass sämtliche Krankheiten immer nur auf schädliche Erdstrahlungen zurückzuführen sind. Dies vermag aber auch die von anderen Routengängern nachgewiesene Tatsache nicht abzuschwächen, dass bei gewissen Krankheitsdispositionen physikalische Kräfte auslösend, ja den Krankheitsverlauf bestimmend im Spiele sind. Die Mehrheit unter uns ist leider nur zu empfänglich für die Krankheiten, die wie Diebe in der Nacht den Organismus umlauern. Die Nacht, die nächtliche Erde leistet ihnen Hehlerdienste. Wilde nehmen zu Zaubersprüchen ihre Zuflucht, wir nur allzu häufig zu Chemikalien. Wie unrecht von uns, die Wilden zu verlachen, die den Ursachen auf den Leib rücken, während wir erst Abwehr versuchen, wenn die Folgen schon eingetreten sind. Nicht umsonst haben sich die Griechen und Römer im Altertum angelegentlich mit den Dämonen der Tiefe beschäftigt. Und der Chinese erst, wie vor Jahrtausenden, zieht er auch heute noch den Erdwahrsager, seinen Routengänger, zu Rate. Der muss erkunden, ob den Bauplatz feindliche Naturgewalten bedrohen, dann erst wird mit dem Bau begonnen oder ein anderer Bauplatz gewählt. Viele unserer modernsten Krankenhäuser und Sanatorien würden die Prüfung durch den Wünschelrutengänger kaum bestehen. Von einigen glauben wir es bestimmt zu wissen. Wenn auf der kommenden Tagung der Krebsforscher in Nürnberg die Theorie des Herrn von Pohl kritisch behandelt wird und wenn nicht mehr dagegen gesagt werden kann, als berufs- und standesbedingter Skeptizismus bislang dagegen ins negativ bestrahlte Feld führen, so ist es an der Zeit, dass der Staat sich positiv damit beschäftigt, denn unseres Wissens hat er ein Interesse an der Gesundheit seiner Bürger. Soweit die Welt am Montag, am 30. August 1931. Nun ein Aufsatz aus der Zeitschrift Der eigene Weg, schon früher, April 1928. Dieser Aufsatz bringt Gleichartiges wie der Aufsatz aus der Welt am Montag, zeigt aber auch, wie die Tiefenstrahlung auf die Seele und das Gedankenleben zu wirken vermag. Was ich als eigenes Erlebnis hier schilderte, datiert also schon aus dem Jahr 1925. In der Zeitschrift Der eigene Weg Nummer 92 und folgende 1928, April und folgende Monde, finden wir folgende Aufsätze, die das Gebiet Erdstrahlung behandeln.